Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 169, der Rückkehr in die Bundesliga-Saison 2014-2015. Herzlich willkommen zum ersten Rückrunden-Podcast, heute mit neuer Technik und auch mit neuen Menschen. Von den alten Menschen heute mit dabei, der Marvin. Hallo. Der Dennis. Hallo. Ja, da ist er doch. Und wir haben uns einen Fachmann von der Mitgliederversammlung dazu geholt, den Stefan. Hallo. Ja, wir haben ein leicht volles Paket. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem an, was jetzt als letztes passiert ist, bevor wir auf den ganzen Spielbetrieb schauen. Am Wochenende war diese wunderbare Mitgliederversammlung mit der Wahl eines neuen Präsidenten für die nächsten Jahre und ja, auf kuriose Art und Weise mit einem sensationellen Ergebnis Peter Fischer wiedergewählt. Was sagt ihr dazu? Ja, Fischer, nordkoreanisches Wahlergebnis, ja. Wenn es 105% gewesen wären, hätte ich mich da noch ein bisschen mehr gewundert, aber es kam ja, man weiß ja nicht, ja, wenn man alle Stimmen auszählt, aber deutliches Zeichen, will ich mal meinen. Stefan, warst du die ganze Zeit da? Hast du die ganzen vielen Stunden dort ausgeharrt, ja? So sieht's aus, ja. Ich habe mich ja relativ früh auf den Weg gemacht, weil ja schon angekündigt war, dass es doch voll werden könnte. Und so war es letzten Endes auch. 11 Uhr war ja Öffnung offiziell und ich glaube so 20 nach 11 war ich da und stand, mal davon abgesehen, dass es da schon keine Parkplätze mehr gab, dann ja vor der Tür am Riederwald, der übrigens doch sehr schön geworden ist. Ich war das erste Mal jetzt da, seit er da umgebaut wurde und die Halle gebaut wurde. Also an sich schon ein schönes Ding, wenn man sich die Bruchbude von vor einigen Jahren mal vor Augen führt. Ja, und die Schlange war halt draußen vor dem Gebäude schon relativ lang. Und ja, dann hat man sich da eingereiht und wurde da durchgeschlängelt durch viele Gänge, bis man dann zum Eingang kam, wo halt viele Menschen an Rechnern saßen und man sich registrieren musste. Das hat dann insgesamt schon irgendwie so eine Dreiviertelstunde gedauert und hinter mir waren noch gefühlt 500 Leute. Wobei, als ich in die Halle kam, war die schon relativ voll. Insofern nur noch gerade so ein Sitzplätzchen gefunden, unten. Dann hinterher haben sie dann auch noch oben die Tribüne geöffnet, um den Rest der Leute dann auch noch unterzubringen. Unten habe ich gerade noch ein Plätzchen gekriegt und ja, dann ging es fast eine Stunde später los als geplant, nämlich erst so kurz vor 1. Okay, das war dann auch wirklich Grund für die ganzen Verzögerungen durch eben diese ganzen Einlassgeschichten am Anfang, oder? Genau. Also ich glaube, viel mehr konnten sie nicht machen. War schon einigermaßen okay, wie sie es vorbereitet hatten. Ich glaube, in den letzten Jahren waren halt nie mehr als 200-300 Leute da. Und jetzt waren es irgendwie über 1.100 oder so mit 1.300 Stimmen insgesamt, die dann anwesend waren. Ja, ist halt schwer zu bewältigen dann in anderer Form. Hat dann jeder einen Sitzplatz dann gehabt oder mussten ja, Leute? Ja, doch. Nee, es hatte, glaube ich, jeder, der wollte einen. Am Rand haben ein paar gestanden, aber ich bin zwischendurch auch mal aufgestanden, weil ich war dann 8,5 Stunden insgesamt da. Ach du Scheiße. Und ja, da mag man dann auch nicht die ganze Zeit sitzen. Gab es Verpflegung? Ich hatte irgendwas vernommen von Würstchen. Ja, es gab so einen kleinen Verpflegungsstand. Da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr machen können. War jetzt Gott sei Dank kein Aramark. War, glaube ich, diese Vereinsgaststätte, die sie da vor Ort hatten. Die Magnetkarte musste auch nicht eingesetzt werden. Yeah. Man konnte mit Baren bezahlen. Ja, gab Rindswurst, Frankfurter Würstchen, Gulaschsuppe und ein bisschen was zu trinken. Wobei die klugen Köpfe, ich dann später auch festgestellt habe, dass wenn man runter in die Gaststätte ging, konnte man sich da auch ein bisschen was anderes bestellen und das dann auch, ohne dass man da getötet wurde, mit in die Turnhalle hinaufnehmen und es dann dort essen. Ah, okay. Also ich stelle jetzt die ganz investigativen Fragen, wie hier schon festgestellt wird. Also so hätte es auch was für die Vegetarier unter den Menschen gegeben. Unten wahrscheinlich, ja. Brezel. Ja, Brezel gab es auch noch. Das habe ich vergessen. Okay. Die gab es natürlich obligatorisch. Gibt es immer. Na gut. Also, okay. Gut, aber jetzt zum Hauptthema, ja. Ich habe eigentlich schon gegessen. Brauchen wir nicht länger noch über das Essen sprechen. Ja, okay. Und 8,5 Stunden hast du ausgeharrt. Das war ja von relativ großer Brisanz eigentlich geprägt. Viele haben darauf hingefiebert, auf diesen Sonntag. Es gab zum ersten Mal seit langer Zeit, beziehungsweise anscheinend auch seit seit der Wahl von Peter Fischer einen wirklichen Gegenkandidaten. Ja, aber irgendwie um 20 Uhr hat er gesagt, nee, jetzt habe ich doch keine Lust mehr, ne? Ja, das hat sich angezeichnet. Also ich glaube, er hätte also ich weiß nicht, was besser ist für ihn letzten Endes zu sagen, in dem Moment, wo darüber diskutiert wird, ob man per Akklamation abstimmt oder das doch dann mit Karten macht, dann zu sagen, nee, jetzt will ich nicht. Ob das dann gesichtswahrender ist, weil sich natürlich im Vorfeld ganz klar abgezeichnet hat, hätte null Chancen gehabt. Ich hatte mal so 85-90% getippt, wie das auch in der Wahl ausgegangen wäre, weil er ganz einfach ein ganz, ganz, ganz schwaches Bild abgegeben hat. Im Vorfeld habe ich mir ja eher gedacht, naja, gehst du da mal hin, vielleicht hat er ja was zu sagen, weil er ja in den ganzen wenigen Interviews, die es im Vorfeld ja eigentlich nur gegeben hat. Jetzt gab es ja eins auf Fangate vor, was aber nur im Internet dann nachzulesen war. Und ich glaube, noch eine Zeitung oder zwei hatten so ein paar Themen aufgeschnappt von ihm oder Aussagen aufgeschnappt, aber hat sich ja merklich immer im Hintergrund gehalten. Und da dachte ich, naja, vielleicht haut er da auf der Versammlung ein bisschen was raus und nimmt die Mitglieder so für sich ein, aber er hat letzten Endes ein sehr schwaches Bild abgegeben und hat bis auf Dinge, die er auch schon vorher gesagt hatte, nämlich dem Präsidium vorzuwerfen und Peter Fischer vorzuwerfen, dass er insbesondere finanziell, also im Bereich Versteuerung, Nachzahlung des Finanzamts dafür die Namensrechte AG und Verein, die damals verkauft wurde. Ich glaube, da war Fischer noch gar nicht im Amt oder gerade so im Amt, das muss so um 2000 gewesen sein, dass es da halt Versäumnisse gab und er das alles ganz anders gelöst hätte. Er hat keinen einen Ton dazu gesagt, wie seine Ziele sind mit Eintracht Frankfurt, was er als neuer Präsident vorhätte, wie er den Verein weiter nach vorne bringen will, wie er mit den Abteilungen zusammenarbeiten will, welche Konzepte und neuen Ideen er hat. Da hat er überhaupt nichts dazu gesagt und hat sich dann auch mehrfach irgendwie widersprochen und verhaspelt. Und also es war bemitleidenswert, muss ich schon fast sagen. Also war das eher ein Protestkandidat, oder? Ja, man kann fast so denken, dass er, glaube ich, schon so ein bisschen Marionette war und vielleicht von anderen, die da gegentreten wollten, nach vorne geschickt wurde. Ich saß in einer Reihe mit dem Thomas Pröckl, der saß 3-4 Sitze neben mir. Und der wurde ja auch gemutmaßt, dass er als ehemaliger Finanzvorstand da eventuell auch so ein bisschen seine Fäden zieht, um da irgendwie wieder reinzukommen. Ich weiß nicht, ob er damals irgendwie im Unfrieden geschieden ist. Ich dachte eigentlich nicht. Ich hatte das eigentlich als normalen Rückzug und bin lang genug bei der Eintracht. Jetzt kann mal jemand anders da in die Front gehen, gewertet. Aber ich hatte irgendwie vor Ort schon den Eindruck, dass er angespannt war und dass er offensichtlich auch so eher der war, der da so ein bisschen das mit dem Schäfer wohl auch favorisiert hat. Ja, und der war dann auch relativ schnell verschwunden, als er dann sagte, er zieht die Kandidatur zurück. Also wie gesagt, schwaches Bild. Aber gegen Peter Fischer muss man sagen, kommt man auch nur schwer an. Also der Mann ist schon so ein bisschen ein Phänomen, wenn er redet, wenn man ihn reden lässt und wie er die Leute auch schon so für sich einnehmen kann. Also er begeistert schon, muss man schon sagen. Nochmal kurz zu Pröckl, das ist genauso, wie du das gesagt hast, der stand schon im Lager von Schäfer. Das war relativ, zwar nicht deutlich zu vernehmen, aber das war schon irgendwo ausgemacht. Ich glaube, Pröckl hat auch irgendwo seine Unterschrift runtergesetzt unter die Kandidatur von Schäfer, dass er das unterstützt. Pröckl ist damals gegangen, da ist sein Vertrag einfach ausgelaufen, wenn ich das richtig erinnere. Das ist alles normal gewesen, aber man hat dann auch gesagt, dass es gut ist, dass man jetzt einen anderen Weg einschlagen will und ihn dann auch nicht weiter gebraucht hat. Ja? Um es mal so zu sagen, er war jetzt dann ja ein halbes Jahr hier bei Waldhof Mannheim. Das hat mich dann auch gewundert, dass er dann doch wieder zu einem Viertligist dann geht. Da ist er dann aber auch irgendwie nach einem halben Jahr schon wieder vom Vorstand zurückgetreten. Deswegen, das war jetzt ein bisschen komisch. Auch, dass er dann jetzt wirklich früher gegangen ist, das hatte ich nämlich auch online gelesen, wirft ein bisschen komisches Licht drauf. Aber jetzt natürlich zu Peter Fischer, das ist ganz klar. Das ist schon ein Mann, der die Arbeit am Mikrofon einfach beherrscht. Ja, eindeutig. Also er kann motivieren, er kann Leute für sich einnehmen, er kann sehr gut reden, er kann Fakten schildern und kann aber trotzdem irgendwie ein bisschen witzig sein, kann nachdenklich sein, kann Zukunftsaussichten geben, was er mit dem Verein vorhat. Sicherlich darf man da auch nicht jedes Wort letzten Endes auf die Goldwaage legen. Da wird sicherlich das eine oder andere halt auch dabei sein, was man halt so sagt, wenn man da vorne an einem Pult steht. Aber nichtsdestotrotz, man nimmt es ihm halt ganz einfach ab. Und wenn man schon nach der Rede Standing Ovations kriegt, nach der ersten Rede, der hat ja dann hinterher noch eine zweite gehalten, weil das erste war ja nur seine normale Rede relativ am Anfang der Veranstaltung, wo halt er über das abgelaufene Jahr sozusagen als Präsident berichtet hat. Und selbst das, was knapp eine Stunde dauerte, irgendwie ein bisschen knapp drunter, waren die Leute schon begeistert und da zeichnete sich das im Prinzip schon ab. So wie der geredet hat, wird der andere keine Chance haben. Muss man aber auch ehrlich dazu sagen, wenn ich das von den Punkten so sehe, dass der Schäfer relativ spät auch dran kam in Sachen und nach elendig vielen Stunden, da sind sowieso nicht mehr so viele so bereit, wirklich andächtig und vielleicht auch mit Enthusiasmus hier zuzuhören, ne? Ja, das ist wahr. Also ich weiß nicht, wer da die Tagesordnung macht und die Reihenfolge festlegt. Ich und ob der Schäfer als Gegenkandidat da kein Mitspracherecht hat. Aber wenn man erst nach 6 Stunden der Versammlung, wo alle schon lieber gerne schon wieder zu Hause wären, das erste Mal ans Mikrofon tritt und treten darf, dann ist es irgendwie schon gelaufen. Ja, da hat ja gar keiner mehr Lust, mir überhaupt zuzuhören mit meinen Argumenten. Ja, es sei denn, ich hätte jetzt irgendwas Bahnbrechendes zu sagen. Und das hatte er de facto nicht. Und er war vorher dermaßen demontiert worden, insbesondere auch von einem Finanzminister, von dem Thomas Förster, den ich gar nicht kannte vorher und den ich da in seiner Rede im Prinzip auch gut fand. Er hat die Sachen, die so ihm vorgeworfen wurden und der Eintracht die ganzen Versäumnisse wirklich penibelst aufgelistet und hat länger geredet als Fischer, über eine Stunde. Und hat das und es war sogar mal ganz interessant. Also man konnte dem folgen und es war wirklich mal interessant, dass so ein bisschen da Einblick zu erhalten. Selbst offengelegt, was Fischer kriegt an Geld für das, was er da tut. Das wollte ja insbesondere Frau Schenk, unsere ehemalige Sportdezernentin vor vielen, vielen Jahren, wissen, die dann immer mehrfach ans Rednerpult kam und immer mit vielen Pfiffen bedacht wurde. Und das haben sie auch offengelegt und ich glaube, und Herr Förster hat dann aber auch immer sehr, also er hat quasi die Schmutzarbeit geleistet, das muss man ganz klar sagen. Fischer ist zwar auch dann insgesamt in seiner Rede am Ende, als die Kandidaten sich nochmal vorgestellt haben, auch hier und da auch auf Herrn Schäfer eingegangen, hat aber eigentlich mehr sachlich, faktisch geschildert und der Förster hat ihn mehr oder weniger mit seinen ganzen Argumenten komplett auseinandergenommen und das auch hier und da mal so ein bisschen unter die Gürtellinie getreten. Also diese Drecksarbeit hat er quasi gemacht, wobei ich sagen muss, insgesamt fand ich die Rede auch nicht schlecht von Förster. Okay, ja, das ist auf jeden Fall mal ganz interessant zu hören, auch wenn natürlich mit über einer Stunde auch finanzielles Gerede nicht einfach sein kann, aber es ist durchaus mal interessant zu hören. Ich würde mir das auch angucken, wenn es noch mal irgendwo als Video verfügbar gäbe, aber ich glaube, da habe ich Pech. Ja, das glaube ich allerdings auch. Okay, ja, aber an sich kann man sagen, weiter mit Fischer ist nicht die schlimmste Idee, beziehungsweise die man haben kann, ne? Nee, ich glaube also auch die zwei Kandidaten, die er da noch mit nominiert hat, die mit in sein Vorstandsteam wollten, waren blass. Den einen kannte keiner, der andere war eine Viertelstunde vor aus dem Verwaltungsrat abgewählt worden. Da gab es dann noch so ein Abwahlverfahren, weil man ihm vorwarf, aus dem Verwaltungsrat sozusagen verschwiegen zu haben, dass er sozusagen im Schattenkabinett von Schäfer stand und trotzdem dem Verwaltungsrat weiterhin noch beigewohnt hat und das erst im Nachhinein mehr oder weniger bekannt gegeben hat und damit argumentiert hat, früher hätte nicht sein dürfen, weil er seinen Arbeitgeber erst noch um Erlaubnis bitten musste. Ich konnte die Argumente ein bisschen nachvollziehen und habe das auch ein bisschen schräg gefunden, ihn deswegen aus dem Verwaltungsrat zu werfen. Und es war auch eine relativ knappe Abstimmung mit 600 irgendwas zu 400 irgendwas. Also war dann zwar schon so, aber die Meinungen sind da hin und her geschwankt. Ja. Und der ist aus dem Verwaltungsrat dann abgewählt worden. Insofern hätte er den sicherlich nicht als Vizepräsident in sein Kabinett da holen können, wenn er gewonnen hätte. Und das hat ihm dann nochmal zusätzlich auch zugesetzt. Also da war nichts mehr Greifbares. Der hätte gar keine Leute gehabt, die er da hätte präsentieren können. Und auch gut. Ja. Stefan, red erstmal weiter, ja. Was ich gut fand, ist, dass Bruno Hübner und Thomas Schaaf da waren und die ganzen 8,5 Stunden da waren und ausgehalten haben. Die saßen so 6, 7 Reihen vor mir, wo auch die Mannschaft saß. Wobei Mannschaft war jetzt ein bisschen hochgegriffen. 4 oder 5 Leute waren da. Die waren aber auch 4, 5 Stunden da, ein bisschen früher gegangen. Also fand ich okay. Insofern haben die sich da auch mal sehen lassen. Aber das Schaaf sogar, der hat ja da keine Position, der ist auch nicht wahlberechtigt. Das hat ihn offensichtlich aber trotzdem irgendwie interessiert. Und es wurde auch ganz klar herausgearbeitet, dass die Zusammenarbeit zwischen AG und EV jetzt auch durch Thomas Schaaf und natürlich auch in den letzten Jahren jetzt auch durch Peter Fischer und Heribert Bruchhagen doch eine ganz andere ist, wie das vielleicht noch vor vielen Jahren war. Und Thomas Schaaf hat ein großes Interesse dran, auch an dem Leistungszentrum, was übrigens in einem weiteren Wahlverfahren dem zugestimmt wurde, das Leistungszentrum, also das Jugendleistungszentrum auszugliedern, auch in eine eigenständige GmbH. Zumindest den Weg dafür frei zu machen. Das muss jetzt irgendwie noch besprochen werden mit Finanzamt und weiteren Gremien in der AG, wie man das dann letzten Endes umsetzt. Aber die Mitgliederversammlung hat den Weg frei gemacht. Sicherlich aus steuerrechtlichen Sicht, Situation vornehmlich. Und Bruchhagen will ja auch das Leistungszentrum gerne an die AG gliedern und nicht mehr beim EV haben. War wohl, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon mal Diskussions- und Streitpunkt. Aber der Weg ist jetzt frei. Die Ausgestaltung muss jetzt noch diskutiert werden. Aber das wird sicherlich auch kommen, denke ich. Ja, also das ist ein guter Punkt und mit einer der wichtigsten, die am Sonntag auch beschlossen wurden, denke ich. Denn dass die immer wieder finanziell doch gebeutelte e.V. auch mit dem Jugendleistungszentrum noch was zu tun hat, ist vielleicht nicht ganz optimal. Es ist wirklich besser, dass die AG dann im Endeffekt da das Sagen hat. Für die dürfte es dann auch kein Problem sein, 200.000 Euro für Rasenheizungen frei zu machen, die auch eine weitere Professionalisierung vorantreiben würde. Ja, weil Rasenheizung ist dann auch im Winter vielleicht gar nicht so verkehrt. Solche ja. Sachen halt. Da hast du voll und ganz recht, Marvin. Ja, da hatten wir ja schon mehrere Male drüber gesprochen, dass das eigentlich so nicht weitergehen kann. Und da hast du definitiv recht, dass dafür vielleicht dann endlich mal ein bisschen Geld übrig ist. Ja, ich meine, wenn wir jetzt über das Jugendleistungszentrum sprechen, das hat heute wieder, ich war heute oder gestern, wieder die beste Auszeichnung vom DFB bekommen. Absolut Top-Level und so weiter und so fort. Aber du siehst selbst, in so einem guten Zentrum gibt es immer noch Punkte, die man verbessern kann. Ja, wie gesagt, wie die Rasenheizung, dann gibt es auch wieder neue Techniken, mit denen du noch effizienter Trainingsübungen machen kannst, gerade im Schusstechnikbereich. Also da ist noch was möglich und ich glaube, dass die AG einfach diese finanziellen Möglichkeiten hat, da das Optimale rauszuholen, damit wir auch, um jetzt bald nochmal an nächsten Themen anzuschneiden, keine Talente mehr verlieren, wenn wir sie schon haben. Das war jetzt wahrscheinlich der Moment, wo du darauf gehofft hast, dass jemand anders anfängt zu reden, oder? Absolut, ja, eigentlich schon, ja. Aber kann ich den Stefan nämlich auch nochmal zu befragen, denn das war ja auch Thema. Eigentlich sollten zwei, war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass ein Brüderteam die Eintracht verlässt, aber da hat der gute Fischer gesagt, ist jetzt doch noch nicht ganz sicher, ne? Nee, hat er nicht gesagt. Also es wurde kurz angesprochen, sowohl die Rasenheizung als auch der Wechsel aus von diesen drei Spielern, diesen Zwillingspärchen und noch einem Spieler. Da wurde in der Tat gesagt, dass das bedauerlich ist, aber dass halt wie auch Heribert Bruchhagen dann wieder in seiner kurzen, schwungvollen und amüsanten Rede, dass halt letzten Endes, wenn bestimmte Vereine kommen und da bestimmte Summen aufrufen, also offensichtlich geht das Ködern hier nicht unbedingt nur mit, wir bieten eine bessere Perspektive in, ich weiß nicht, wo sind die einen hin, nach Wolfsburg, glaube ich. Und ja, also die Zwillinge sind nach Wolfsburg, glaube ich, ne? Genau, die Zwillinge sind nach Wolfsburg und der andere junge Mensch ist zum BVB gewechselt, ja. Ja, gut. Also offensichtlich geht es nicht nur mit den Zukunftsperspektiven und ihr könnt bei uns, habt ihr eine bessere Chance, in den Profikader zu rutschen. Ich glaube, da ist es eher umgekehrt, dass die Chance, in den Profikader zu kommen, doch bei der Eintracht etwas besser sein könnte, als jetzt beim BVB zum Beispiel oder auch in Wolfsburg, die sich doch da eher mit finanziellen Mitteln dann die entsprechenden Großkaräter dann zusammenkaufen. Aber da geht es wohl darum, dass die halt auch mit finanziellen Mitteln geködert werden, dass eventuell auch den Eltern dann gleich noch irgendwie ein Job mit angeboten wird oder andere Themen, die die Eintracht halt so in der Form nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Das hat auch Bruchhagen nochmal relativ deutlich eigentlich rausgebracht. Ja. Der große Mäzen Wolfgang Steubing ist dann irgendwann auch mal vorgegangen, weil er dann in der Wahlkampfrede dann auch nochmal für Herrn Fischer da ins Felde springen wollte, was gar nicht nötig gewesen wäre. Aber er hat gemeint, dass doch das Geld für eine Rasenheizung oder auch für zwei für einen Riederwald dann doch demnächst drin sein sollte. Na dann, wollen wir mal hoffen, dass es auch wirklich so stimmt. Ne? Ja. aber natürlich ist es so, ganz klar, wenn wir jetzt nochmal gerade auf die Talente zu sprechen kommen. Jetzt Wolfsburg, da wird schon mit relativ viel Geld, ich will nicht sagen, um sich geworfen, aber da werden Ressourcen verfügbar gemacht. Da kann die Eintracht nur gucken, das ist bei Red Bull Leipzig genauso. Ich glaube, es ist letztens ein Spieler gewechselt, ich glaube gar nicht von der Eintracht, von einem anderen Verein nach Leipzig und der verdient jetzt ein Monatsgehalt mit 17 Jahren von 3.000 Euro nur fürs Fußballspielen. Und ich glaube, 17 oder 16, das sind dann schon Summen, da schlaggerst du mit den Ohren. Ja, das ist ganz klar. Beim BVB, ich bin ja immer so ein bisschen nachsichtig, wenn es um Transfers zum BVB geht, aber selbst da, die Person ist 16 Jahre alt, ob die einen Klopp noch mitbekommt und als sowas als eine Legitimationsgrundlage nehmen kann, das lasse ich dann auch mal dahingestellt sein. Es ist, wie es ist. Ich finde es nur immer bedauerlich. Das ist für mich dann auch manchmal ärgerlicher, als wenn uns ein gestandener Spieler verlässt. Aber das können wir jetzt eh nicht ändern. Wir müssen sehen, dass wir jetzt halt mit dem, was wir haben oder auch mit den Talenten, dass wir die aber auch binden und auch weiter heranführen. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit ja einigermaßen gut gemacht, dass ein Kittel endlich mal wieder rangekommen ist. Stendera ist, glaube ich, die positivste Entwicklung der letzten Zeit. Aber das ist auch ein Prozess, dass wir halt aus dem Leistungszentrum wirklich auch was rausholen. Auf jeden Fall, Marvin, da hast du voll und ganz recht. Ein bisschen das Problem sehe ich auch momentan in unserer schwachen U19. Könnte auch noch ein Punkt sein, dass da einfach die Spieler ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie tabellarisch platziert sind. Die Gefahr besteht aber ja, glaube ich, immer noch, dass sie wirklich noch eine Liga tiefer spielen. Da ist das natürlich sehr, sehr unattraktiv für viele junge Spieler, die dann sagen, okay, diesen Sprung aus einer niedrigeren Liga U19 in den Profikader, der sowieso ja schon absolut barbarisch heftig ist, könnte ich mir auch noch als Grund vorstellen, weshalb manche sagen, okay, dann gehe ich lieber zu anderen Clubs, die eben besser in der Tabelle dastehen momentan. Ja, ja, klar. Also es ist wirklich schon noch so, wenn du die U19 anführst, das ist jetzt ein Punkt, die U19 ist am 13. Tabellenplatz, 13 von 14, wohlgemerkt. Das heißt, also übelst abstiegsgefährdet. Deswegen wurden ja jetzt im Winter der ein oder andere Spieler wurde getestet, einer wurde verpflichtet. Jetzt will ich jetzt gar nicht zu sehr auf die Geschichte mit Herrn Jaffa zu sprechen kommen, das wird die Staatsanwaltschaft klären, aber das ist natürlich jetzt doppelt bitter, dass jemand, der für die U19 da geholt wurde, jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen vielleicht jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Aber ganz klar, du musst sehen, dass du in der ersten, also in der Junioren-A-Bundesliga bleibst, weil du kannst dir nicht erlauben, in der zweiten Bundesliga, zweiten Bundesliga, A-Bundesliga zu spielen, weil dann hast du jegliche Attraktivität verloren, ganz klar. Genau so sehe ich das auch, ja. Na, seit der Alex Schur, glaube ich, da die Verantwortung übernommen hat, habe ich das Gefühl, ich glaube, seit dieser Zeit sind auch 2-3 Siege dann durchaus dazugekommen. Also so einen kleinen Ruck hat das in der Tat offensichtlich gebracht. Und da bleibt halt zu hoffen, dass das in der Rückrunde jetzt seine Fortsetzung findet. Ich glaube auch, dass da ein paar Verletzungen bei waren bei der U19, die dazu beigetragen haben, dass das bisher so schlecht gelaufen ist. Und da bin ich jetzt zwar nicht auf dem aktuellen Stand, ob dass jetzt sich alles relativ schnell bereinigt und die dann aus dem Vollen schöpfen können. Aber es bleibt natürlich zu hoffen und zu wünschen, dass das gut geht. Und da haben sie auch alle in der HV nochmal darauf hingewiesen, dass das ganz wichtig ist und natürlich Zuversicht verbreitet, dass das auch funktionieren wird. Ja, das darf man nicht vergessen. Also die U19 ist essentiell, gerade weil wir die U23 auch abgeschafft haben, was immer noch... kann man immer noch fraglich stellen, ob das so eine gute Lösung war. Wissen wir nicht, das werden wir die Langzeit wird zeigen, aber wir können uns auf jeden Fall nicht leisten, dann eine U19 in der zweiten Liga zu haben. Ich spreche jetzt von der zweiten Bundesliga, das gliedert sich anders auf, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Denn wichtig ist, und das hast du, Stefan, richtig gesagt, der Abstand wurde verringert, ja, also sie sind wieder auf Tuchfühlung zu den anderen. Also jetzt mal so Platz 10 ist zum Beispiel jetzt nur 4 Punkte her, da hat der Trainerwechsel hin zu Schur wieder was gebracht. Daniel Schiemann jetzt nicht mehr da, den habe ich sowieso äußerst kritisch beäugt. Ich finde, es ist eine gute Angelegenheit, dass die in den restlichen Spielen jetzt wirklich noch was passiert, der Klassenhalt gesichert werden kann und dann schauen wir weiter. Dann kommen dann aus der aus den anderen U-Abteilungen wieder Spieler hinzu, die auch über Qualität verfügen und auch in ihren betreffenden Jugendabteilungen momentan für positive Schlagzeilen sorgt. Deswegen sind die ja jetzt auch zum Teil weg. Du darf ja nicht vergessen, da waren ja jetzt ein paar U16-Nationalspieler, die sind dummerweise jetzt weiter wegverpflichtet worden. Das ist halt natürlich ärgerlich, aber das wird sich schon zusammenstellen. Wichtig ist, dass die Eintracht in dieser Saison, die U19, da auf jeden Fall die Klasse hält. Ähnlich wie das mit der ersten Mannschaft ist. Jetzt will keiner mehr was sagen. Ich denke, das Thema U19 haken wir mal ab. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, wir haben auch eigentlich nichts mehr. Mitgliederversammlung ist auch abgehakt. Ich denke, es war eine ganz gute Sache. Fischer wird das vertrauensvoll weitermachen. Eine Frage habe ich aber dazu noch zur Jahreshauptversammlung. Und zwar, was waren denn so die voraussichtlichen Punkte, die jetzt ein Peter Fischer in seiner nächsten Amtszeit erfüllen möchte? Oder was? Ja, was waren da die Punkte? Er hat natürlich diese finanziellen Themen angesprochen. Das ist, das soll natürlich in den Griff gekriegt werden. Da gibt es irgendwie noch knappe Millionen an Steuernachzahlung, die dann noch aussteht. Sie wollen dann irgendwie die Aktien zurückkaufen, die sie an die BHF-Bank zwischendrin jetzt mal verkauft hatten, um da liquide zu werden. Ja, und natürlich wollen sie auch, wie gesagt, das Leistungszentrum, haben wir eben schon drüber gesprochen, natürlich noch besser aufstellen. Deswegen auch dieser Versuch oder diese Thematik, dass man es eventuell dann vielleicht auch an die AG hängt, um da vielleicht ein bisschen schlagkräftiger und vielleicht auch finanzstärker dadurch zu werden. Ja, und vereinsmäßig hat er natürlich alle Abteilungen auch so ein bisschen Mut zugesprochen, dass die Mittel im Prinzip auf Zeit, also hat er so einen Chart auch aufgelegt, beziehungsweise der Förster der letzten 10 Jahre, dass da im Prinzip, weil das wurde der Eintracht ja auch vorgehalten, dass zu starke Kürzungen in den Abteilungen vorgenommen werden, dass das halt eben im Prinzip auf Sicht nicht der Fall war. Es war jetzt mal ein Jahr, wo eine Kürzung irgendwie sein musste aus diesen Problemen, die der alte Schatzmeister offensichtlich ja so ein bisschen mit zu verantworten hatte. Da stecke ich jetzt aber nicht drin, der ja mittlerweile verstorben ist, der aber jetzt auch entlastet wurde im Nachhinein bei der Hauptversammlung, weil die Versicherungsfragen, die da sich wohl noch ergeben hatten, mittlerweile geklärt sind. Ja, und dass er die Abteilungen auf alle Fälle auch stärken will. Also er ist schon interessiert, nicht nur am Fußball, das glaubt man ihm auch und ich glaube ihm auch. Er ist ja eigentlich auch Basketballer, Peter Fischer, und insofern glaube ich, dass er auch die Abteilungen weiter nach vorne bringen will und bringen wird. Und sie wollen, jetzt haben wir ja gehört, dass die Mitgliederzahl bei 30.500 noch irgendwas ist. Also sie haben vor 10, 15 Jahren, als er wohl angefangen hat, hatten sie irgendwie 4.500 Mitglieder und er hat ausgerufen, er möchte 10.000 Mitglieder haben und man hat ihn ausgelacht. Und na gut, durch die Gründung der Fan- und Förderabteilung hat das Ganze natürlich einen großen Boom erfahren, zwangsläufig. Ja, das sind ja irgendwie zwischen 30 und 40% aller Mitglieder sind ja Fan- und Förderabteilung. Ja, und also auch da haben sie gesagt, sie wollen jetzt 40.000 anpeilen. Den Zeitraum hat er natürlich nicht genannt, aber das ist so sein nächstes Ziel in der Mitgliederentwicklung. Er will auf alle Fälle gucken, dass wir mindestens mal so groß werden wie Köln und Stuttgart. Da würde doch kein Grund gegen sprechen, dass wir kleiner sind als diese beiden Vereine. Nee, es ist auf jeden Fall ein ambitioniertes, aber durchaus machbares Ziel. Also, aber du hast es eben nochmal herausgestrichen, er hat jetzt keine Abteilung im Speziellen hervorgehoben, die er stärken will. Also sollen mehrere Abteilungen wieder mehr Mittel zugefügt werden, ja? Ja, es ist nochmal ein Grußwort ganz am Anfang von dem jetzigen Stadtsportdezernenten, dem, wie heißt der, Frank, Jörg? Frank, also Frank mit Nachnamen, der hat da ein Grußwort gebracht und da sind jetzt Mittel bewilligt worden. Insbesondere am Öderweg oder wo ist das, diese neue Leichtathletikhalle oder Bahn oder was auch immer oder beides in Kombi zu bauen. Also die Leichtathletik wollen sie jetzt vorrangig erstmal, dieses Projekt wollen sie auf den Weg bringen. Da ist wohl einiges im Argen. Also das ist explizit erwähnt worden, dass man jetzt der Leichtathletik da auch nochmal was Gutes tun muss und will und daran arbeitet an diesem Projekt. Sehr gut. Okay, na gut. Ich würde sagen, das Thema haben wir abgehakt, oder? Ja. Wenn keiner mehr eine Frage hat, denke ich, ist dazu alles Notwendige gesagt worden, ja. Stefan, vielen Dank. Ist aber jetzt nicht so, ich hatte so teilweise gelesen, dass einige gemeint hätten, das wäre jetzt schon so alles kleine Skandelchen gewesen, die da jetzt am Sonntag abgelaufen sind, aber irgendwie so richtig dramatisch war da jetzt auch nichts. Nein, ich habe das hab nichts als dramatisch angesehen. Natürlich waren ein paar Fans auch da, logischerweise, die sich bei der einen oder anderen Wortäußerung halt dann nicht zurückhalten konnten und dann so ein paar kräftige Sprüche reingerufen haben. Aber ich glaube, das muss man ganz einfach abkönnen und das ist auch ohne größere Probleme alles dann abgehandelt worden. Okay. Ja, ich glaube, das gehört zu einem gewissen Grad dazu, gerade bei so einem im Vorfeld doch recht hitzig diskutierten Thema, kriegst du da nicht weg. Also da sind ja aber auch, glaube ich, alle Medienprofi genug, dass das da jetzt nicht irgendwie für Aufsehen sorgen sollte. Glaube ich zumindest. Ja, ansonsten haben wir eine Vorbereitungszeit jetzt hinter uns gebracht, die sich jetzt dem Ende nähert. Am Samstag geht es dann in der Bundesliga endlich wieder los. Ich war da ja schon seit geraumer Zeit drauf und es war eine verdammt lange Zeit, wie ich fand. Testspielmäßig, also mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen, was da so an Testspielergebnissen rumgeflogen ist, aber nun gut, muss man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Was sagt ihr denn so zur Vorbereitung? Naja, ich mahne ja immer davor, Testspiele überzubewerten. Hast ja auch recht. Also sei es jetzt das Freundschaftsspiel, im arabischen Raum, weit zu fassen, gegen den HSV oder auch hier zu Hause gegen Servette Genf. Das waren alles Niederlagen. Aber was halt auffällt, ist, dass die Defensivlücken bislang noch nicht geschlossen werden konnten. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich mir in meinem Spatzen hier noch ein bisschen Sorgen mache. Ja gut, aber hättest du dir die ernsthaft vorgestellt, dass wir die schließen können? Also schließen heißt für mich ja, du hast irgendwie jemanden, den du alternativ dahinstellen kannst, der das Thema irgendwie besser macht. Naja, zuletzt ist Zambrano zurückgekehrt, ja, und das war ja für viele wirklich eine Hoffnung. Das kann man jetzt auch noch nicht endgültig beurteilen, der muss auch wieder in den Spielrhythmus kommen, das ist ganz klar. Aber ich hätte auch zumindest darüber nachgedacht, in der Defensive, sei es im defensiven Mittelfeld oder Innenverteidigung, nochmal personell nachzubessern. Hier wurden anscheinend keine Überlegungen angestellt, wenn ich das richtig sehe. Marvin, da hatten wir ja vorher schon im Podcast ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass der Markt wirklich nichts Attraktives zu einem vernünftigen Preis, was uns perspektivisch auch, kurzfristig weiß ich nicht, ob uns da jemand weitergeholfen hätte, weil ein Zambrano, wie du schon richtig sagst, er braucht seine Spielpraxis jetzt ein bisschen. Das ist, ich finde auch, dass man die Spiele jetzt auch viele Stimmen gehört. Ach herrje, warum haben wir denn jetzt nicht doch noch jemanden verpflichtet? Zambrano ist ja überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich denke, das geht auch relativ schnell, wenn der, das nächste Spiel ist ja, glaube ich, Freiburg, ne, am Samstag. Ja, das ist der Tabellen 18, da musst du punkten auf jeden Fall und auch einen Dreier holen. Wäre natürlich schön, wenn er da schon wieder wirklich fit wäre, aber vor dem Sturm oder vor dem Angriff von Freiburg musst du auch eigentlich keine Angst haben. Da ist selbst ein Zambrano, der nicht hundertprozentig fit ist, denke ich, noch okay. Und weitere Spiele sollten folgen, wo normalerweise, ich denke, es nicht so wichtig war, wenn ein Zambrano zumindest wieder ansatzweise an seine Form, ihr habt voll und ganz recht, wenn ihr sagt, oh je, das, was er bisher gezeigt hat, ist absolut unterirdisch und nicht Bundesliga-tauglich, denke ich, ist aber auch nicht zu vergleichen mit dem Zambrano, der hoffentlich am Samstag auf dem Platz steht. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Du hast vollkommen recht. Es ist wirklich so, dass der Markt nicht so wirklich viel hergibt, gerade wenn du jetzt nicht unendliche finanzielle Ressourcen zur Verfügung hast. Werder Bremen hat jetzt einen Westergaard verpflichtet. Westergaard war ein gutes Talent, den habe ich auch früher eigentlich ganz gerne gesehen, ist aber in Hoffenheim komplett eigentlich untergegangen in der letzten Zeit, beziehungsweise konnte bei weitem nicht die Leistung zeigen, die man von ihm erwartet. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es so eine Verstärkung gewesen wäre. Ich hätte den ursprünglich ganz gern mal gesehen, aber selbst für den haben die jetzt auch 3 Millionen ausgegeben. Also siehst schon, da wird mit relativ hohen Summen gehandhabt. Ob die Spieler das dann wert sind, weißt du nicht. Im Winter kostet halt alles einen Haufen Geld. Und die Leistung, die du dafür bekommst, die ist meistens nicht das, was man sich erhofft. Insofern ein bisschen problematisch. Wir müssen sehen, dass jetzt die Leute alle fit bleiben, dass sich da keiner mehr verletzt und dann können wir die Rückrunde einigermaßen akzeptabel angehen. Aber ist doch auch irgendwie nachvollziehbar, dass die Spieler in der Winterpause einen Haufen Geld kosten. Ich meine, wenn du langfristig oder sinnvoll für eine Saison planst, dann kaufst du die Menschen ja zum Anfang der Saison. Das, was du im Winter nachkaufst an Spielern, ist ja im Prinzip das, wo du im Laufe der Hinrunde festgestellt hast, dass dein System halt einfach Grütze ist. Ja, naja, dann hast klar, du eine gewisse Not und dann ist es klar, dass die Kasse weiter aufmachen. Ganz logisch, du hast die Nachfrage besteht und das heißt, die halt einen abzugeben haben, die können halt den Preis dann eher bestimmen, ganz klar. Ja. Aber gut, ich denke, transfertechnisch weiß ich nicht, ob sich, also zumindest einkaufen werden wir wohl keinen mehr. Verkaufen durchaus möglich, dass zumindest eine Laie noch in Sachen Cutlets vollzogen wird, wobei da das ist, Interesse scheint ja auch abgekühlt zu sein in Sachen Kaiserslautern, da war ja zwischendrin, hat man ja das ein oder andere mal gehört, weil Larkic vielleicht weiterverkauft werden sollte zu Paderborn und dann im Gleichzug hätte dann Cutlets zu Kaiserslautern transferiert werden können und zumindest leihweise, aber ich glaube, das wird jetzt alles nichts mehr. Macht jetzt erstmal nicht so den Anschein. Nee. Also ich glaube, in den letzten 2-3 Tagen, vielleicht sogar in den letzten 2, ist ja dann am Wochenende Montag, Dienstag, wann ist da? 2. Februar ist, glaube ich, Schluss mit der Transferliste. Ich glaube, wenn sich was tut, wird sich das in den letzten 2 Tagen machen. Der Hübner ist ja bekannt dafür, dass wenn er jemand holt, dass er das irgendwie so auf den letzten Drücker macht, weil da doch jeder Euro zählt und zum Schluss gegebenenfalls nochmal die Preise fallen. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, dass wir in der Abwehr nichts mehr machen. Also ich habe jetzt zwar keinen da direkt auf der Rechnung, wo ich sage, das wäre es jetzt, den sollten wir holen. Aber ich bin mir auch nicht wirklich sicher, dass wir nichts mehr machen. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass da nochmal abgewartet wird. Bei Zambrano denke ich auch, da die ersten 2-3 Sachen, die er jetzt da mitgemacht hat, auch wenn er sagt, er ist wieder 100% fit, das ist jetzt zum Schluss ja doch relativ schnell gegangen. Am Anfang hieß es, er kann keinesfalls mit ins Trainingslager fahren. Dann hat er jetzt auf einmal schon das Testspiel hier im Stadion mitgespielt. Und jetzt geht es darum, dass er offensichtlich dann auch am Samstag in Freiburg schon komplett spielen kann, obwohl am Anfang von eventuell Anfang, Mitte Februar frühestens mal die Rede war. Also ich glaube, das kommt sehr früh. Der braucht erst nochmal wieder eine gewisse Sicherheit. Der muss sich auch mit Anderson oder mit Russ oder mit wem auch immer da gespielt wird in der Innenverteidigung erstmal wieder ein bisschen finden. Die müssen sich wieder abstimmen. Ich glaube, das kann schon Stabilität geben. Und im defensiven Mittelfeld bin ich mir auch nicht so sicher, ob da nicht doch nochmal was gemacht wird. Weil offensichtlich heute, wie heute gelesen, jetzt doch darüber nachgedacht wird, Johannes Flum abzugeben. Jetzt noch kurzfristig, was ich allerdings für sehr schade hielt. Also, gibt es da irgendwelche Vereine, die konkretes Interesse haben? Hast du da was gelesen? Ich habe nur gelesen, dass wohl Schaaf ihm doch jetzt nach dieser Vorbereitung, wo er sich offensichtlich jetzt trotz intensiven Bemühungen nicht aufgedrängt haben soll, auch bei diesen 2 mehr oder weniger Kurzeinsätzen, die er ja dann nur gekriegt hat, ihm gesagt hat, dass er im Prinzip ihm da keine großen Hoffnungen macht, da jetzt eine große Rolle in der Rückrunde zu spielen. Und dass er jetzt, obwohl er ja sagte, er will kämpfen, sich dann jetzt doch überlegt hat, wenn da jetzt ein Interesse wäre, gegebenenfalls einen Vereinswechsel in Erwägung zu ziehen. Ich würde ihn behalten, ich würde ihn nicht abgeben. Ich habe ihn in der letzten Saison unter Fee eigentlich, wenn er gespielt hat, nicht immer schlecht gesehen. Eigentlich habe ich ihn eher gut als auch mal, hatte natürlich auch mal ein paar schlechtere Sachen dabei, aber im Prinzip habe ich ihn gar nicht als positiv empfunden. Ich glaube damals 2,5 Millionen, die wir bezahlt haben an Freiburg, die werden wir keinesfalls ansatzweise mehr bekommen, wenn wir ihn jetzt abgeben. Und also das fände ich schade, weil dann müsste man, glaube ich, auch im defensiven Mittelfeld nochmal vielleicht hier über eine Verpflichtung nachdenken. Medojevic hat bisher überhaupt nicht überzeugt und kommt irgendwie nicht auf Touren. Russ kann dann dort spielen, sollte dann auch dort spielen, wenn in der Innenverteidigung unsere anderen Kollegen Zambrano, Anderson spielen. Matlung spielt im Prinzip auch keine Rolle mehr, wird sicher nach der Saison auch abgegeben. Der Vertrag wird sicher nicht verlängert. Also da tut sich bestimmt noch mal irgendwas. Oh ja, und der gute Lanek ist ja auch nach Zypern gewechselt. Das heißt, einen defensiven Mittelfeldspieler haben wir eh schon in dieser Transferperiode verloren. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Flum würde ich nicht gut finden. Ich würde nicht gut finden, wenn Flum gehen würde. Ich fand den nämlich immer akzeptabel. Seht es auch ähnlich, 2,5 Millionen werden wir nicht wieder bekommen. Ich würde da die Hoffnung normalerweise nicht komplett verlieren. Es sind aber deutliche Worte, die Scharf anscheinend findet. Bei Rosenthal gab es ja ähnliche Stimmen und da gab es ja auch das Privatgespräch, wo dann bei rumkam, dass Rosenthal bei der Eintracht keine Rolle mehr spielt. Anscheinend wird jetzt doch ganz schön ausgemistet. Ja, Rosenthal ist scheinbar auch, glaube ich, in der Mannschaft nicht integriert. Also was ich lese, scheint er so ein bisschen eine Außenseiterrolle einzunehmen von Anfang an, obwohl ich ihn so in ein oder anderen Interview, was man mal auch im Fernsehen mal gesehen hatte, eigentlich als ganz, ganz netten und Charakter empfunden habe, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr Denkmaschine und vielleicht eher so ein bisschen der schlaue Kopf und vielleicht deswegen auch nicht so die Akzeptanz im Team. Er hatte ja nie auch bei Fee nie so eine Riesenrolle gehabt. Insofern kann man, glaube ich, so eine richtig gute Beurteilung über Rosenthal gar nicht abgeben. Er hat eigentlich noch nie zeigen können über einen längeren Zeitraum, ob er das bringen kann, was er mal in Freiburg gebracht hat. Ist generell einfach scheiße gelaufen. Rosenthal hat auch nie ein einfaches Standing bei den Fans gehabt. Das hat einfach von Anfang an nicht so wirklich gut funktioniert, hat sich mir von beiden Seiten mehr erhofft. Deswegen wäre es auch für ihn gut, wenn er da jetzt einen neuen Verein findet. Wie gesagt, für Flum, bei Flum würde ich es schade finden, wenn das der Fall wirklich eintreten sollte. Ich sehe das auch ähnlich. Da wäre die Eintracht definitiv gezwungen, noch was zu tun. Defensiv im Mittelfeld gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der verfügbar wäre. Es kostet aber auch wieder Geld. Bin mir nicht sicher, ob das so optimal ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Transferfenster, ich hatte nämlich ursprünglich mal gedacht, geht nur bis zum 31.01. Falsch. 2.02. bis 18 Uhr können die Transfers getätigt werden. Also selbst nach dem Spiel am Samstag ist da noch was möglich. Ja. Das stimmt. Und zu Cutlitz nochmal zu kommen, da habe ich heute auch gelesen, ich glaube in der Rundschau stand es, dass man sich jetzt nach intensiver Überlegung doch überlegt hat, Cutlitz nicht abzugeben, auch nicht zu verleihen, sondern ihn zu behalten, weil ich nehme mal an, und das wäre auch die Entscheidung, die ich treffen würde, wenn da vorne was passiert. Meier war bisher nie eine komplette Saison in irgendeiner Form verletzungsfrei und jetzt war ja auch schon wieder sowas Kleines. Er war auch bei der Versammlung am Samstag, da hat er jetzt nicht unbedingt den Eindruck gemacht, dass er verletzt ist, aber die Spieler müssen ja nicht mit der Krücke reinkommen, die können trotzdem irgendeine Zerrung oder irgendwas haben. Trotz allem, so, wenn Seferovic oder Meier sich irgendwie verletzen sollten, gesperrt werden, was auch immer, dann hast du da, natürlich kannst du mal den Eigner vorziehen oder du kannst, was wollte ich, auf den Kittel vorne reinstellen oder so. Mhm. Aber da denke ich schon, da sollte man einem Cutlitz dann durchaus zutrauen und ihm auch diese Chance geben, da zu spielen. Ja, ich glaube, das ist einer, um den hat man sich so sehr bemüht. Man hat, glaube ich, ein Vierteljahr haben wir hier Woche für Woche nur über Cutlitz und Cutlitz gesprochen. gesprochen und gehört. Und ihn jetzt so mir nichts, dir nichts abzugeben, fände ich irgendwie auch ihm gegenüber ein falsches Signal. Das wäre so der zweite Fall Fenin, ja. Also das fände ich wirklich auch schade. Ja, was ja geplant war, oder wo es zumindest Überlegungen gab, war ein Transfer, ein Leihtransfer nach Paderborn, aber da hat ja Hübner einen relativ schnellen Riegel vorgeschoben, weil zu einem direkten Konkurrenten würden wir keinen verleihen. Und das ist auch genau der Punkt, weil wenn er dann für Paderborn trifft, dann guckst du blöd aus der Wäsche, ne? Ja, das wäre extrem doof, aber ich glaube, das war ja auch irgendwie so ein Stück weit klar, dass wir da keinen Spieler an einen direkten Konkurrenten abgeben werden. Genau. Ja, ansonsten Vorbereitung, wie gesagt, waren ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da habe ich jetzt nicht persönlich so viel mitbekommen, also vor Ort war ich nicht. der Dennis und ich, wir waren bei dem glamourösen, ja, schon spät heute, dem tollen Hallenturnier. Da waren wir, ein super grandioses Hallenturnier, ne Dennis? So sieht's aus, ja. Wir hatten ja zwangsläufig unsere Karten im Darmstadt-Block, war aber ja auch mal ganz nett, diese Fanszene mal ein bisschen näher kennenzulernen. Spielerisch war das natürlich teilweise wirklich grandios schlecht, aber ich denke, die meisten, ein Hallenturnier sagt eh nichts aus, sind wir ehrlich, also wer da jedes Hallenturnier gewonnen hat, außer vielleicht FC Bayern, hat noch nicht dann Meister danach gemacht. Es ist aber trotzdem mal immer interessant. Also wenn mal wieder nächstes Jahr die nächste Version des Hallenturniers anstehen sollte, können wir gerne wieder hingehen. Freuen wir uns natürlich auch, wenn wir andere Leute noch treffen, außer nur wir beide, Marv. Und die Alex war ja auch mit, darf man ja gar nicht vergessen. Aber ansonsten denke ich, war wirklich, ja, spielerisch, die Mannschaft, die da aufgetreten ist, war natürlich jetzt auch nicht unbedingt unsere A11. Und bei den anderen Sachen, du hast schon angesprochen, Trainingslager, was man so gehört hat in den Medien, war ja doch eigentlich sehr, sehr positiv von den Trainingsbedingungen her. Was dann wirklich hinter den Kulissen und so gelaufen ist, denke ich, würde man wirklich nur mitbekommen, wenn man selbst Ort ist und integriert ist. Die Medien waren dann doch eher teilweise ein bisschen überfragt. Ich hatte dann auf Sky immer mal gesehen, ist ja diese Sky-Reporter vor Ort. Da kam eigentlich immer nur dasselbe, ja, wurde kurz ausgewechselt, weil er einen dicken Knöchel hatte, war jetzt irgendwie, war ja der Meier einmal ein Tag und aber alles halb so wild und alles eher, das kann man sich antun, kann man sich anhören oder man lässt es und wartet, bis sie wieder hier sind und guckt, was die anderen Spiele so gebracht haben, die Testspiele, guckt, was jetzt auch insbesondere am Samstag läuft und dementsprechend werden wir sehen, wie wir stehen. Ja, was du natürlich gemerkt hast, war, dass so ein Trip natürlich auch dazu genutzt wird, um weitere Verknüpfungen herzustellen. Das sei dann auch nicht nur auf einer freundschaftlichen Basis, sondern vielleicht auch irgendwann mal auf einer finanziell vereinsunterstützenden Basis. Von dem, was man so gelesen hat, hat die Eintracht das Trainingslager nicht wirklich viel Geld gekostet. Es konnte durch andere Einnahmen wieder reingeholt werden. Ich habe dann immer nur sehr viel davon gelesen, dass Alex Meyer ein relativ hohes Ansehen genießt, er eine relativ große Bedeutung hatte, dass er auch bei den Testspielen, die dort stattfanden, dabei war. Da merkt man schon, die haben natürlich auch ein Auge auf ihn geworfen als aktueller Top-Torschütze, kann ich natürlich verstehen, ne? Alex Meyer, Fußballgott, das wird uns auch der Sebastian, der jetzt vielleicht gerade zuhört, aber leider nicht dabei sein kann, natürlich bestätigen. Man sieht, also die Eintracht ist auch da so ein bisschen im Aufwind, ja, auch wenn es wahrscheinlich die Testspiele wahrscheinlich nicht bestätigen konnten. Aber jetzt sind sie, wie du schon gesagt hast, wieder in Deutschland und jetzt müssen wir die volle Konzentration darauf richten, dass gegen den Tabellen 18., gut, dass du es vorhin gesagt hast, ich habe es nämlich komplett vergessen, 3 Punkte geholt werden. Das ist ein absolutes Muss. Also man muss wirklich sagen, ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass sich Freiburg so extrem verstärkt hat, dass da die besonderen Namen im Kader stehen sollten am Samstag und die Leistung, die sie in der Hinrunde gezeigt haben, das war in den meisten Fällen mehr schlecht als recht. Und sollten wir, wenn wir zumindest an unser Leistungspotenzial rankommen können, locker 3 Punkte aus Freiburg entführen. Ja, wie seht ihr das? 100% genauso. Also ich habe weder, wie Dan schon sagte, mitbekommen, dass da jetzt irgendwie die große Verstärkung geholt worden wäre, vor der ich jetzt so immens viel Angst hätte. Ich denke, wir müssen uns noch ein bisschen einspielen, gerade mit Zambrano jetzt, wenn er spielt. Aber so in Summe würde ich sagen, unter 3 Punkten geht da gar nichts. Ja. Naja, beim ersten Spiel in der Rückrunde bin ich immer so ein bisschen skeptisch, aufgeregt. Natürlich, ich gebe euch recht, 3 Punkte wären wichtig, wären hilfreich und sicherlich auch, wenn das jetzt erst das 4., 5. Spiel wäre und man hätte schon ein bisschen was wieder so justiert, fest einzuplanen. Beim ersten Spiel, denke ich, ist das immer noch so ein bisschen ein, schauen wir mal, wie es läuft. Das kann auch durch welche Umstände auch immer ruckzuck mal in die falsche Richtung ausschlagen. Außerdem ist die Eintracht ja, ne, wie auch bekannt, ja immer spielen die gerne gegen den Tabellen 18. So, dass die sich dabei freuen. Ich hoffe dieses Mal nicht. Neue Neuzugänge hatten sie, glaube ich, 2 oder 3, aber nichts Dramatisches, was uns jetzt Angst machen müsste. Ich hoffe auch, dass das langt, und lass mich da mal überraschen, wie die Leistung ist, in der Hoffnung, dass halt wir hinten mal nicht so viele reinkriegen. Ja, also in Sachen Transfers will ich ganz kurz einhaken. Da hat ein Spieler zu Freiburg gekommen, bei dem ich auch schon mal vor 1-2 Jahren gedacht habe, der wäre gar nicht so schlecht für die Eintracht. Zwar Nils Petersen ist von Freiburg jetzt von Werder Bremen nach Freiburg gewechselt, versucht dort endlich wieder Fuß zu fassen, nachdem zuletzt bei Werder Bremen nicht so gut funktioniert hat. Also das ist schon ein Stürmer mit Potenzial. Genauso auch der Mats Møller-Dahli, das ist ein Spieler, ein junger Norweger, der kommt vom englischen Zweitligisten Cardiff. Wenn ich Cardiff verweise, ich glaube Cardiff, letzte Saison abgestiegen. Also da sind schon Spieler mit Potenzial, aber ob die gleich im ersten Spiel gegen die Eintracht zünden, ich würde mal ganz frech davon ausgehen und dasselbiges verneinen. Martin, da muss auch Spieler mit Potenzial, also das auf jeden Fall. Da muss ich aber auch noch eins einhaken, denn ein Nils Petersen, wenn wir uns angucken, von wo kam er, von Werder Bremen, die sind 16. mit 2 Punkten Vorsprung vor Freiburg. Das ist wirklich für mich jemand, der ist auch offensichtlich nicht dafür gemacht, im Abstiegskampf zu spielen oder zumindest in der nicht runden Mannschaft zu spielen. Das ist kein Spieler, der ein Spiel alleine gewinnt oder da auch gut was reißen kann. Generell hast du sicherlich recht, das ist jemand, der in der funktionierenden Mannschaft, die vorne schön den Strafraum füttert, die außen schön den Strafraum mit Flanken füttern und wo er seine Tore machen kann, dafür ist er wirklich nicht schlecht. Aber in der Situation, denke ich, wird der Freiburg nicht viel bringen, außer ein bisschen Geld kosten. Ja, das ist ein guter Punkt, da hast du vollkommen recht. Denn es war doch auch so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, Bremen war ja jetzt in der letzten Zeit schon immer mal wieder abstiegsgefährdet und so weiter und so fort. Und ich glaube, in der letzten Saison hat er relativ viel Gegenwind von Fans bekommen. Ja. Und das hat ihn ganz schön mitgenommen. Ich weiß auch nicht, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er dann nicht mehr auf die Beine gekommen ist. Also du hast recht, aber natürlich für einen Spieler ist es natürlich super, nach Freiburg zu gehen, denn da wirst du die Probleme nicht dementsprechend haben. Auch ein Streich, das ist wahrscheinlich der Einzige, der da mal eskaliert. Die Fans sind ja auch eher nicht so ganz so laut. Schauen wir mal, wie das läuft, aber gegen die Eintracht sollte es nicht laufen. Davon lehne ich mich auch mal, da lehne ich mir auch mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Was meint ihr denn, wenn wir jetzt uns das Spiel gegen Freiburg angucken, wenn wir anders aufgestellt sein, beziehungsweise wer steht denn bei uns im Tor? Also ich gehe davon aus eigentlich, dass ein Kevin Trapp spielen wird, wenn er hatte ja eine kleine Blessur wieder gehabt, wenn er fit ist, wird ein Kevin Trapp spielen. Ja, denke ich auch. Also Blessur ist, glaube ich, keine mehr da. Ich glaube, das ist alles soweit wieder fit bei ihm und ich glaube, auch da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, hätte ich jetzt gefühlsmäßig auch so gesagt. Okay. Siehst du das denn anders, Marvin? Nein, ich wollte nur mal eine Frage stellen, um euch aus eurem Schlaf zu holen, würde ich schon fast sagen. Nein. Lethargie, hey, ja. Und die Vertragsverlängerung steht ja auch unmittelbar bevor. Hast du das gehört? Sagst du das oder ist das deine Hoffnung? Wenn man seinen Kommentaren ernst nehmen darf, die er ja auch, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, dass er sich bei der, um wieder zur Präsidentschaftswahl zu kommen, sich da so ganz klar auch in den sozialen Medien positioniert hat, pro Peter Fischer, so als Kapitän der Eintracht, da so eine Position einzunehmen. und gesagt hat, er will unbedingt, dass Peter Fischer und wiedergewählt wird. Und dann wurde in den Medien schon spekuliert, dass er seine eigene Zukunft gegebenenfalls irgendwie daran knüpft. Das halte ich jetzt so ein bisschen für übertrieben vielleicht, wieder mal zu viel irgendwie reininterpretiert. Aber wenn es denn so ist, Fischer bleibt 3 Jahre, dann muss jetzt Trapp 3 Jahre bleiben. Ja, das hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass er da sich einmischt. Okay, aber es gibt auch andere Leute, die sagen, ja, warum auch nicht? Ich meine, er ist auch Teil des Vereins. Es ist ja auch so, ja. Ich finde es, natürlich ist es eine Parteinahme, aber andererseits natürlich auch für einen ungemein populären Präsidenten. Das, so ist es. Ich bin mir aber nicht sicher, dass er seinen Vertrag verlängert. Immer noch nicht. Und ehrlich gesagt, wird mir gegenwärtig auch einfach viel zu viel geredet. Also auch von Trump und auch, der wird ja auch wöchentlich oder täglich mit Fragen bombardiert, wie es denn mit seinem Vertrag aussieht. Ja, da kommen mir auch immer wieder neue Wasserstandsmeldungen. Das nervt mich auch ein bisschen. Allein deswegen bin ich froh, dass die Bundesliga bald wieder losgeht. Zambrano ist auch noch ein relativ ungeklärtes Thema. Anderson, das haben wir, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Er hat seinen Vertrag verlängert. Das ist mal eine gute Nachricht. Ja. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Da muss aber jetzt noch mehr folgen. Wie gesagt, Anderson ebenfalls. Zambrano, weil Zambrano läuft doch diese Saison aus, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Das stimmt, ja. Und zwar, nämlich Trapp hat noch ein Jahr. Zambrano läuft dieses Jahr aus, das ist ganz wichtig. Und da muss man sehen, wie man weiterverfährt. Ganz klar ist es aber auch, dass die für die Zukunft Wiedwald oder Trapp, weil ansonsten wird Wiedwald dann auf jeden Fall im Sommer dann die Segel streichen. Nicht streicheln, sondern streichen. Ja, streicheln vielleicht auch, aber da muss ich jetzt nicht dabei sein. Ja, angeblich wollte er es ja so ein bisschen, das waren aber auch wieder alles nur Gerede, da hast du völlig recht. Ich bin auch froh, wenn es endlich fertig ist und die Gerüchte rum sind und hoffentlich alle verlängert haben, also sowohl Trapp als auch Zambrano. Aber die beiden zusammen mit, ich hoffe, dass Anderson ein Zeichen gegeben hat, ich stehe dazu, ich bin in der Innenverteidigung, bin ich dabei. Ist vielleicht auch eine Entscheidung für einen Zambrano, der sagt, okay, hier mit einem Anderson kann ich mir noch eine weitere Zukunft vorstellen. Und auch für einen Torwart ist natürlich wichtig, ohne gescheite Innenverteidigung, wenn er denkt, die Pflaumen da vorne, mit denen kann ich eh nichts anfangen, könnte auch nochmal ein Punkt sein. Vielleicht ist das jetzt wirklich alles ein, wie sagt man so schön, ein Domino, was mal zum Fallen gebracht werden musste, ein Dominostein, der jetzt alles andere nach und nach ins Rollen bringt und die Gespräche vielleicht jetzt nächste Woche schon finalisiert sind. Aber wie du schon gesagt hast, Marvin, man steckt nicht drin, es wird viel geredet und was da auch schon für ein Quatsch dabei war mit Wechsel nach da und Wechsel nach da, ich denke, wir warten es jetzt einfach mal ab. Alter, jetzt sehe ich schon die Sonja Zietlow beim RTL Domino Day bei der Eintracht, ja, und jetzt geht eins nach dem anderen. Eieiei, naja, also im Dschungel kommt es ja eh bald zurück. Ja, das kann natürlich gut sein, aber du hast die Abwehr angesprochen. Wie sieht's denn jetzt aus? Anderson natürlich gesetzt. Zambrano dürfte auch wieder fit sein, damit Matlung raus, ne? Ja. Und ist Hasebe, defensives Mittelfeld, schon so fit nach seinem Ausflug zum Asia-Cup, dass er gleich wieder eingesetzt wird am Samstag? Der kommt erst am Mittwoch wieder. Die hatten doch, glaube ich, Sonderurlaub gehabt. So ein bisschen noch. Sonderurlaub. Die sind ja ausgeschieden schon früh, aber ich glaube, bis Mittwoch haben die noch Urlaub im Endeffekt. Sind auch, ich meine, ein Hasebe ist auch noch in dort geblieben und würde dann erst am Mittwoch wieder zurückkommen. Und das bedeutet, 3 Tage ist natürlich nicht viel. Ich hoffe, es reicht. Ja, also Hasebe und Inui kommen morgen wieder zurück und sind wieder dabei, so wird zumindest geplant, aber sie waren jetzt dort, ich glaube, 2 Wochen in der Asienmeisterschaft im Einsatz und haben da alle 3 Tage ein Spiel gehabt, haben sich, wie man verfolgen konnte, glaube ich, auch nicht verletzt, haben relativ gut gespielt, das war ja ein mehr oder weniger unglückliches Ausscheiden im Elfmeterschießen, uns kommt es letztlich dann zugute. Natürlich wären sie vielleicht ein bisschen glücklicher emotional drauf, wenn sie den Cup jetzt wieder gewonnen hätten, aber dann hätte es halt noch eine Woche länger gedauert, so sind sie halt wieder da und hoffe mal, dass auch bei Inui die Spielfreude noch da ist oder aufrechterhalten werden konnte. Und ich glaube, Hasebe, ich glaube, Schaf wird ihn einsetzen, wenn er ihn jetzt 2 Tage sieht und da keine großartigen Verschlechterungen oder muskuläre Probleme sieht, glaube ich, dass er ihn auf alle Fälle in Freiburg bringen wird. Denke ich auch, ja. Vom Gefühl her hätte ich das jetzt auch gesagt, ja. Okay, also das heißt, also wie beim letzten Spiel gegen Leverkusen war das dann noch genauso aufgestellt, Stendera dann wieder vor Hasebe, links Inouye, Meier dann mit Seferovic oben und auf der rechten Seite Pierson, oder gibt es da noch ein paar Veränderungen? Ich meine, der gute Aigner ist fit, das heißt vielleicht Aigner für Pierson? Ja, wäre ja, das, was ich auch gefühlsmäßig da jetzt gesagt habe. Also Pierson hat mich nach wie vor einfach nicht überzeugen können. Sorry. Jetzt in den Testspielen gewesen, meine ich. Ja, ich wollte gerade sagen, in den Testspielen hat er ja das eine oder andere gemacht, aber ob ihn das jetzt qualifiziert, dann im realen, harten Fußballleben das Gras zu fressen und die Kirsche reinzumachen, weiß ich nicht. Also den Sonntagsschuss von Hamburg ist super, war glaube ich das Tor der Vorrunde, ja, was gewählt wurde bei Bundesliga.de, aber ansonsten war es ja dann doch eher Stückwerk, was er geboten hat. Ich hoffe natürlich, dass er sich in der Rückrunde noch ein Stück weiterentwickelt und man dadurch vielleicht auch jetzt, dass er nicht so gut ist, die Chance hat, die will ihm Schaf ja wohl auch geben. Er sieht ja ein Riesenpotenzial darin, ihn dann halt von Chelsea auch nochmal ein weiteres Jahr auszuleihen für in Anführungszeichen kleines Geld und ihn dann nochmal zu entwickeln. Das würde ich auch empfehlen. Ich würde ihn da nicht komplett abschreiben. Der ist ja noch jung, solange er hier Spaß hat und das keine riesen Kosten verursacht, glaube ich, ist das in Ordnung. Und ich glaube auch nicht, dass Chelsea ihn in so einer Verfassung gebrauchen kann und zurückhaben will. Ja, das stimmt, ist, ja. Das ist ganz klar. Also bei Chelsea braucht er momentan nicht antreten. Ne? Da ist auch ein Schürrle nicht gut genug und wird jetzt vielleicht für 30 Millionen zu dem einen Gaukel oder zum anderen Gaukelverein wegtransferiert. Also da brauchen Pierson bei allem nötigen Respekt nicht ankommen, aber es ist auch so, das ist ja nicht das Konzept von Chelsea. Also man darf ja nicht vergessen, dass Chelsea nicht Spieler für die eigene, hört sich blöd an, aber nicht für die eigene Mannschaft kauft, sondern die werden gekauft, die werden irgendwo teilweise bei ihnen ausgebildet, dann werden sie weiter transferiert mit einer Leihe, dann entwickeln die sich dort, aber wenn es dann wirklich für die erste Mannschaft nicht reicht, dann werden die ja trotzdem für ein riesiges Plus dann nochmal weiterverkauft. Das war schon öfter so und wird noch öfter so sein, aber Pierson hat natürlich das Potenzial. Ich würde mich auch freuen, wenn er das noch öfter abrufen kann, aber ich denke, Schaf hat da Vertrauen in ihn, deswegen wird es auch noch laufen. Das denke ich auch. Was mir nur aufgefallen ist und wo wir nochmal gucken müssen, ist, bei dem Leverkusen-Spiel hatte ja Russ nicht gespielt, weil er verletzt war. Der spielt jetzt hier in unserem Konzept natürlich bei der Ausstellung dann keine Rolle. Wir hatten ja hier nur Mattlung durch Zambrano ersetzt und Hildebrand durch Trapp. Ich weiß nicht, ob nicht ein Russ, ist er denn wieder fit? Ich habe da, muss ich wirklich sagen, gar ja. keine... Ja, doch, wäre doch, er wieder ist fit. Wieder fit. Ja, ja, ich glaube schon. Also das wäre für mich normalerweise eine sehr gute Option, auch für die Sechs. Na gut, es kann natürlich auch sein, dass mal wieder die Doppel-Sechs gespielt wird. Das hat er jetzt zwar in den letzten Spielen, glaube ich, nicht gemacht, in den letzten drei oder so. Wäre natürlich eine Überlegung, ob man das bei einem Spiel in Freiburg, wo man vielleicht sagt, naja, erstes Spiel nach der Rückrunde, vielleicht nicht so den großen Hurra-Fußball und wieder irgendwie 6-7 oder so spielen, muss man mal abwarten. Dann muss man halt vorne noch mal was machen. Dann würde er vielleicht Stendera erstmal auf die Bank setzen und ihn dann später kommen, wenn er das auflöst und die zweite Sechs rausnimmt. Nee, gefühlt ist Schaf nicht derjenige, der hier die Defensivtaktik angeht. Gefühlt würde ich sagen, offensiv das, was geht. Ja, es ist auch immer noch der Tabellen 18., gegen den wir spielen, ne? Genau, also da wäre ja quasi dann mit der defensiven Taktik, mit der Doppel-6 da reinzugehen, das wäre ja schon die Niederlage eingestehen, bevor du überhaupt angepfiffen hast. Nee, nee. Ah, dann würdest du auch deine Zuschauer wieder gleich zu Tode langweilen, ja? Also jetzt, jeder freut sich auf die Bundesliga und ich hoffe eigentlich auch, dass es ein torreiches Spektakel geben wird mit noch viel mehr Toren für die Eintracht. Meier kann da ruhig weitermachen, wo er aufgehört hat zuletzt. Das auf jeden Fall, ja. Nichts dagegen. Es ist nur die Frage an der Stelle, das sollte jetzt auch gar nicht unbedingt heißen, dass ein Russ jetzt noch mit reingequetscht werden muss, sondern ein Hasebe war zwar glaube, also wie ich mich jetzt erinnere an die Hinrunde, am Ende auf jeden Fall eher an seinen Leistungen von alten Tagen konnte er eher anknüpfen. Ist natürlich die Frage, wie kaputt ist er und wäre an der Stelle dann, bevor du einen kaputten Hasebe spielen lässt, einen frischen Russ, der ja auch seine Offensivqualitäten hat, nicht da so einen Schwach mal spielen lässt. Ja, ganz klar. Also ich denke, dass da auf der Position entscheidet sich. Es geht von aus. Also Russ ist ja auch mittlerweile zu einer Art Leader geworden, ne, innerhalb des Teams. Deswegen, den setzt du nicht leichtfertig auf die Bank. Da kommt es wirklich drauf an, ob Hasebe dementsprechend fit ist. Wer weiß, ich meine, es kann auch sein, dass Anderson hat ja jetzt in den letzten Testspielen auch nicht so wirklich geglänzt. Ja, es kann dann auch sein, dass da nochmal ein Wechsel vollzogen wird. Glaube ich aber alles jetzt nicht. Insofern entscheidet sich's. Aber ich würde Anderson noch nicht komplett raus aus der Verlosung nehmen. Aber gut. Denke, zum Freiburg-Spiel war es das wahrscheinlich dann auch soweit. Ja, sag doch mal deinen Tipp. Mein Tipp für das Freiburg-Spiel ist ein 2:0 für die Eintracht. Marvin? Ja, gut. Ich sag mal 3:1 für die Eintracht. 3:1, ja, ich habe mal Lust auf Tore. Samstag, endlich mal schöne Fußballzeit. Wir haben es ja leider nicht hochgeschafft. Dann können wir dann gegen Stuttgart mal hinfahren, auswärts. Genau. Wie das so ist, wenn sich alte Männer mal auf einen Auswärtstrip treffen, ja, das dauert, dann muss ein halbes Jahr vorplanen und dann. Ja, denkt an euren Zivi. Ja, genau. Und dann wird dann irgendjemand bestellt, die Karten zu holen, der anscheinend sowas noch nie gemacht hat. Ja, liebe Grüße an Manuel. Nein, aber gut, okay, naja, das ist halt wie so ein Huhn. Aber gut, egal, vergessen wir das. ja, ich würde sagen, wie gesagt, 3:1 für die Eintracht. René? 3:0 für uns. Stefan? Also ich denke, es wird knapp, aber es werden ein paar Tore da sein. Ich tippe mal 2:3. Also 3:2 für die Eintracht. Okay, sehr gut. Ja, dann reden wir doch gleich direkt über das nächste Spiel, weil die Woche wird kurz. Samstag gegen Freiburg und Dienstag dann schon direkt der nächste Gegner Wolfsburg. Also geht gleich Schlag auf Schlag. Ja, da kriege ich natürlich eher Magenschmerzen bei dem Spiel, denn ich denke, da werden wir volle Leistung abrufen müssen, um überhaupt irgendwie was mitnehmen zu können. Als Tabellenzweiter ist da, denke ich, auch mit einer wirklich guten Hinrunde, hat Wolfsburg ja gezeigt, dass sie momentan in sehr guter Form sind. Also ich denke, da wird es sehr, sehr schwierig, was zu holen. Auf jeden Fall deutlich schwieriger als gegen Freiburg, ja, da bin ich mir sicher. Ja, das ist natürlich eigentlich potenziell, schickt sich der VfL Wolfsburg gegenwärtig dazu an, die zweite Macht in Deutschland zu werden. Das ist jetzt ein bisschen rausgegriffen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Schalke versucht es immer wieder und kriegt nichts auf die Kette, ja. Ja. Dortmund ist momentan wirklich in einem ziemlich heftigen Tief, aus dem sie sich bislang immer noch nicht befreit haben. Man wird sehen, ob sie das jetzt schaffen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sie nicht absteigen, aber nach dem letzten Hoch gab es ein umso größeres Tief und dann hast du ein Leverkusen, okay, aber Leverkusen ist halt immer noch Leverkusen, das hat schon einen Grund, warum sie im Englischen Leverkusen genannt werden, ja, und dann hast du halt den VfL Wolfsburg, der mit Wut und Wucht und mit unglaublich finanziellen Mitteln da ankommt und dich vor die ein oder andere Problem stellt und ich bin mir nicht sicher, wie die Eintracht darauf antworten finden kann, insbesondere wenn jetzt noch der Schürrle-Transfer eingetütet wird, wie gesagt, da sind 30 Millionen Euro in der Verlosung, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, aber selbst ohne einen Schürrle ist das natürlich eine Hammermannschaft, was ich echt schade finde, was heißt echt schade, das ist lächerlich, was ich gerade gesagt habe, was ich natürlich unglaublich traurig finde, ich denke, Dennis, da waren wir gerade beim Hallenturnier, da haben wir das gelesen mit Molland da, unglaublich sympathischer Spieler, der leider von uns gegangen ist und der dem Team jetzt logischerweise nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Wolfsburg, also das ist halt, also das muss ich sagen, das hat mich bei dem Hallenturnier auch komplett aus der Bahn geworfen. Also konnte ich, glaube ich, auch eine halbe Stunde einfach mal gar nichts sagen, weil das war schon krass. Das tut mir leid und ich weiß gar nicht, wie der Wolfsburg auch damit klarkommt. Ich denke, dass es teamintern gar nicht so einfach ist. Da hast du bestimmt recht, Marvin. Ja, das war auf jeden Fall eine Schockmeldung gewesen. Und man hat auch gemerkt, und das ist ja auch immer fangruppenübergreifend waren doch eigentlich alle, die ein bisschen bei Verstand sind, zumindest, es gibt ja immer so ein paar Holzköpfe, die da dumme Sprüche oder dumme Witze machen, waren alle sehr betroffen. In der Mannschaft garantiert, die gerade in diesen Profiverbünden ist ja eng aufeinander. Die Mannschaften sollen ja enge Beziehungen zueinander, zu den einzelnen Spielern haben. Denke ich, ist das definitiv nochmal wie in Anführungszeichen Familienmitglied zu verlieren, reißt einen bestimmt aus dem Alltag, Trainingsalltag. Wäre jetzt mir ganz recht, wenn sie jetzt nicht in Topform gegen uns auflaufen würden, aber natürlich wünscht mir das keinem, solche Umstände. Muss man halt einfach jetzt schauen, wie sie es verarbeiten konnten, ja. Ja, das ist eine schwierige Situation. Hacking weiß jetzt nicht, wie er damit umgeht. Ich denke aber, dass er das natürlich professionell macht. Es ist aber wirklich eine schwierige Situation, kann aber auch umso mehr Kräfte hervorrufen. Wir wissen alle, dass das auch in eine andere Richtung gehen kann, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt für Malon da, jetzt reißen wir hier die komplette Bundesliga und widmen ihm dann den Titel oder so, ja, also jetzt mal auf die Spitze getrieben. Sehr, sehr unglückliche, dramatische Umstände. Ist natürlich, ja, wie gesagt, also hat mich mitgenommen, auch so ein sympathischer Kerl immer gewesen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass er jetzt für zwei grandiose Fehlschüsse immer in Erinnerung bleiben wird, einmal gegen uns und einmal gegen die Bayern, ja. Aber ein Megatalent, was da leider nicht mehr auf dem Platz stehen kann. Ich denke, sie haben keinen dafür verpflichtet, um das irgendwie wieder zum Sportlichen zu kommen. Die haben die Lücke jetzt einfach freigelassen, ne? Ich habe zumindest nichts davon mitbekommen, dass sie da jetzt einen exklusiv für die Position verpflichtet hätten. Was hat er denn gespielt für eine Position? Das müsste Mittelstürmer gewesen sein, oder? Ich meine, das wäre die nominelle Position gewesen, ja. Er hat ja in den ersten Spielen da zweimal das war das, was du Marvin meinte, besonders toll am Tor vorbeigeschossen. Nee, also der war defensiver Mittelfeldspieler im Endeffekt. Ne? Also der konnte auch Innenverteidigung, aber ja. sein Hauptbereich war eigentlich das defensive Mittelfeld. Dafür wurde er geholt. Und wurde auch belgischen U-Nationalmannschaft weiter sofort eingesetzt. Dahingehend haben sie jetzt keinen verpflichtet. Sie haben aber natürlich, wie das für Wolfsburg natürlich üblich ist, ganz schön viele Backups, die das alle spielen können. Unter anderem auch ein Tresch, Christian Tresch, der schon so oft in Vergessenheit geraten ist. Sie haben fürs offensive Mittelfeld einen Chinesen geholt, aber ist jetzt sicherlich nicht 1:1 die Position. Nee, das ist auch eher so... Ergänzungsspieler. Ja, das ist auch ohne das Böse zu meinen, aber das hängt halt auch damit zusammen. Natürlich ist es mit Sicherheit ein Talent, aber da geht es auch darum, jemanden zu haben, um den chinesischen Markt ein bisschen mehr angreifen zu können. Ja, aber gut, also auf jeden Fall ist es so, dass Wolfsburg ein hammerharter Gegner ist. Jetzt dann gleich am Dienstag zu Hause dann, ne? Dienstags, ne? Dienstag, ja. Ja, 6 Punkte oder was? gerne, würde ich unterschreiben, ja. Ach, würde ich gerne unterschreiben, aber irgendwie, nee, glaubenmäßig, 4 Punkte. 4 Punkte, das ist immer noch Respekt. Es gibt aber nur 3 in dem Spiel. Nee, wir kriegen da 4. Wir kriegen da eindeutig 4. Ja, ich glaube, wir müssen halt gucken, dass wir jetzt im ersten Heimspiel so ein bisschen noch über die Motivation, über die Zuschauer, ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht ist das Wetter nicht so besonders toll. Dann kriegst du die Arena natürlich dienstagsabends nicht wirklich komplett voll. Wenn wir 40.000 haben, denke ich, müssen wir da zufrieden sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, erstes Heimspiel, die Leute haben wieder Lust drauf. Ich meine, wir haben ja so ein paar Leute dabei, die auch begeistern können und die auch die Zuschauer mitnehmen. Seferovic sei genannt. Ich glaube, da muss es über den Willen und über den Kampf ganz einfach gehen. Und dann halt, dass man in der Offensive durchaus auch ein bisschen Glück hat und auch in der Defensive das Glück, dass da jetzt nicht jeder Schuss, da werden einige kommen, jeder Schuss dann drin ist. Ja, da müssen wir mal auf Trapp vertrauen und dass halt die Abwehr dann ein bisschen besser ausschaut als jetzt gegen den Schweizer Zweitligisten. Ja, auf jeden Fall. Und was aber auch interessant werden könnte, das ist das erste Spiel im Waldstadion von Sebastian Jung mit anderen Farben. Stimmt. Ja, man vergisst so schnell, wie als wäre er schon Jahrhunderte weg. Aber das ist, ja, ja, ich war jetzt irgendwie der Meinung, das wäre schon ein Jahr länger, aber stimmt, du hast recht, das ist die erste Runde bei uns wieder. Aber ich denke, er hat nichts zu befürchten. Aber wer weiß, ob er überhaupt spielt, ne? Ja, nee, ach, was heißt befürchten? Ich denke, es sind momentan sensitive Zeiten hier. Ich denke, da gibt es sowieso Besseres, als seinen Hass auf irgendwelche Spieler zu richten, ja. Der war auch lange für die Eintracht tätig und das ist alles okay. Ach, man muss auch mal den Schwamm da drüber wischen. Ja, das ist auch alles irrelevant. Wichtig ist, dass wir unsere Punkte holen. Und also, aber wie gesagt, ich sag mal, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, fange mit einem Tipp, sag mal 1-1. 2-2. 2-1. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir gewinnen 2-1. Und ich habe gerade noch mal ganz kurz nebenbei recherchiert. Und zwar ist Naldo zusammen mit Ivica Olic die einzigen beiden, die 5 Tore gemacht haben von denen. Also beste Scorer von Wolfsburg. Scheint also darauf hinauszulaufen, auf jeden Fall zu versuchen, einen Naldo nicht wie damals so frei zum Schuss kommen zu lassen und auch Standardsituationen zu verhindern. Müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, aber ich denke, dann ist doch was drin. Wir können darauf hoffen, dass Niklas Bendtner spielt, der ja bisher auch nicht wirklich überzeugt hatte. Und stehen wir dem ein bisschen auf den Füßen, dann denke ich, ist da auch schon was drin. Also 2-1 sollte doch irgendwie gehen. Ja, keine Angst vor den Stürmern. Das ist ja noch nicht mal ein halber Meier. Ja, genau. Kommen die alle nicht ran. Ja, er sagt sie jetzt und dann schießt er uns ab und dann macht er seine ersten großartigen Bundesliga-Tore und wir gucken alle blöd. Ne? Also, ja, ich weiß, wie das ist. Ne? Ich kenne das immer über Leute lästern und dann schießen sie dich ab. Ja? Ich glaube, es ging mir mit der Eintracht schon so oft so, deswegen bin ich da immer ruhig und harre der Dinge, die da kommen. Aber naja, es ist interessant eigentlich. Ne? Jetzt haben wir so lange auf Fußball verzichtet und jetzt bekommen wir gleich die volle Ladung mit 2 Spielen innerhalb von wenigen Tagen. Naja, dann brauche ich mir wenigstens keine Testspiele mehr angucken. Das stimmt. Das stimmt. Du kannst quasi. Zweite Liga spielt jetzt auch schon wieder, oder? Nee, die machen ein bisschen längere Pause, wenn ich das richtig sehe. Schade, sonst hätte man quasi von Freitag bis Dienstag, nee, bis Mittwoch durchgehend Fußball gucken können. Mit dem stimmt, Montagsspiel ja. So. Hm? Das wäre ein schöner Übergang gewesen. Schade. Gegen wen spielt denn Wolfsburg im ersten Spiel? Spielen die nicht gegen die Bayern? Eine sehr berechtigte Frage, die ich jetzt auf Anhieb ja, überhaupt nicht... Ja, das ist doch das Eröffnungsspiel. Ja, ne? Ja. Erster gegen Zweiter gleich. 20:30, ja. Wolfsburg-Bayern, ja. Naja, genau. Wenn die dann gespielt haben und wir spielen gegen Wolfsburg, da können wir bis auf 5 Punkte an sie ranrücken. Alles geht, würde ich sagen. Alles geht, ja. Gesunder Optimismus, genau. Ja. Genau, schon mal Plätze für die Meisterfeier sichern. Sollten wir. Ich rufe schon mal beim Sebener Sigi an, der wird es dann auf jeden Fall klären, ja. Naja gut, wer das neueste Mediengebaren davon Bayern mitbekommen hat, der wird auch nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber gut, das würde den Podcast hier heute überfrachten. Genau, das wäre auch eindeutig der falsche Verein. Ja, aber man muss ja über solche, ja, dramatischen Ereignisse auch manchmal sprechen, aber das kann ich ja auch an anderer Stelle tun. Das ist, ja, genau. Kannst du und darfst du auch gerne. Ja, Themenliste ist leer. Das Tonband ist reichlich voll. Ja, mein Kopf ist auch leer, also wird es Zeit jetzt aufzuhören. Genau, da ich eine gewisse Zeit brauchen werde, um das jetzt alles hier zurückzuspulen, würde ich sagen, machen wir zu für diese Woche. Danke, Stefan, dass du quasi die ermüdete Frau Alex ersetzt hast und uns so viele Einblicke zur Mitgliederversammlung gegeben hast. Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Debüt danke. War tadellos. Du darfst gerne wiederkommen. Ja, danke an die anderen beiden Herren für die illustre Runde zum Start in die Rückrunde und danke an alle, die zugehört haben. Mal gucken, wie sich das neue Sound-Setup hier so gemacht hat. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle müssen wir noch so ein bisschen feilen, aber das kriegen wir bis zum nächsten Mal hoffentlich dann auch noch. Einjustieren. Noch ja, hin, genau. Der René muss da mal in sein Tonstudio, muss da ein bisschen an den Reglern spielen, ja, und dann plötzlich hören wir uns alle an wie Dieter Bohlen und schon läuft der DAX, ja. Ich habe die ganze Zeit schon an den Reglern gedreht und du hörst dich quasi immer an wie Dieter Bohlen. Du kannst Englisch wie Dieter Bohlen, mein Lieber. Ja. My English is not very good, but my German is better, nicht wahr? Ja. Genau, bevor es jetzt hier noch peinlicher wird, würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über das Zuhören. Wir kündigen an, wann wir nächste Woche aufnehmen, weil der Dienstag wird uns ja leider durch dieses Fußballspiel ein bisschen aus den Händen genommen, aber da werden wir auf jeden Fall was finden, also einfach auf allen Kanälen die Augen und die Ohren offen halten. Wenn du jetzt schon bei Ankündigungen bist, ne? Sind wir schon wieder auf der Waldtribüne? Habe ich was verpasst? Nee, bei der Waldtribüne sind wir nicht, aber wir haben schon was geplant, und zwar am 30.05., liebe Kinder und liebe Erwachsene, jeder, der halt irgendwie jetzt hier uns da zuhört, am 30.05. haben wir nämlich wieder eine Live-Ausgabe. Das habe ich jetzt schon festgemacht, also 30.05., 30. Mai. Und zwar an einem Samstag, eine Woche nach dem letzten Bundesligaspiel, also quasi als Saison-Recap in der Zentrale. Die Uhrzeit werden wir euch noch bekannt geben. Live-Podcast, Eintritt natürlich kostenlos. Und da kommt ihr hoffentlich alle in Scharen und trinkt einen Apfelwein mit uns und hört uns beim und schaut uns beim Babbeln zu. Wir werden auch versuchen, den ein oder anderen Star zu engagieren. Vielleicht kommt jetzt Oliver Bunzenthal oder Thomas Zamper. Ich rufe auch nochmal Edi Martin hier an, vielleicht geht da irgendwas, ja. Keine Ahnung, ja. Also wir schauen, dass die Creme de la Creme des Frankfurter Fußballs vorbeischaut und uns hoffentlich Rede und Antwort steht. Das wollte ich nochmal kurz sagen. 30.05. markiert das, wo immer ihr macht, das immer so markiert, könnt ihr auch euch auf dem iPhone markieren. Es gibt ja tolle Addings dafür, also macht das. Wenn wir jetzt hier Schadensersatzklagen kriegen, weil wegen dir jetzt irgendwie Millionen Menschen mit Textmarkern auf ihrem iPhone irgendwie versuchen, den 30. Mai zu markieren, dann reiße ich das aber alles an dich weiter. Ja, aber wir sind ja jetzt zum Glück nicht in den USA, wo du das vorher hättest kundtun müssen, dass man das nicht machen soll, dass man zum Beispiel keinen heißen Kaffee trinken soll, weil er ja heiß ist. Ja? Also insofern, wir leben hier immer noch in einem Rechtsstaat in Deutschland, auch wenn es hier so ein paar Pegidioten irgendwo anders sehen, aber da will ich mich jetzt politisch nicht zu weiter äußern. Genau, wir leben in einem Rechtsstaat, das heißt, Marvin hat immer recht, und deswegen machen wir jetzt hier den Sack für diese Woche zu. Ich danke allen fürs Zuhören, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.